إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und das steht auch oben, Barakallahu fikum. Deshalb sollte man Geduld zeigen, inshallah. بدأنا بشروط الصلاة وقلنا الشرط الأول هو الطهارة والشرط الثاني ستر العورة للمستطيع ستر العورة للمستطيع بالنسبة للرجل والمرأة. واليوم نتابع في الشرط الثالث وهو استقبال القبلة، وهو استقبال القبلة. ومنهج المؤلف أنه يأتي بالأحاديث الدالة على الشرط. الحديث 98 بعد 100، وعن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. ولكن الحديث حسن، الحديث حسن. الله اشعل هذا الضوء أو افتحه، اشعل هذا الضوء. كله إذن عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. الآية من سورة البقرة. عامر رضوان الله عليه قال: كنا مع النبي في ليلة فأشكلت علينا القبلة فصلينا. أي ظاهره لم نستطع أن نحدد القبلة تماما، يعني ما استطاعوا أن يروا الأمارات التي يحددوا من خلالها القبلة. فلما طلعت الشمس نظروا فعلموا جهة القبلة، لأن يعني بطلوع الشمس يعرفوا اتجاه معين هو الشرق فيستطيعوا أن يحددوا القبلة. فنظروا فوجدوا أنهم قد صلوا إلى غير جهة القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني إلى أين ما صليتم فالله سبحانه وتعالى. طبعا مع الأخذ بالأسباب فالله سبحانه وتعالى يقبل هذه الصلاة. والحديث دليل على أنه من صلى إلى غير القبلة لظلمة أو غيم أن صلاته مجزئة، سواء كان ذلك مع النظر في الأمارات أو والتحري أو لا. ويدل له كذلك ما رواه الطبراني من حديث معاذ قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة، فلما قضى صلاته تجلت الشمس فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة، فقال قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله تعالى. الحديث عند الطبراني في الأوسط. وهنا اختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم أنه من صلى إلى غير القبلة، أولا انتبهوا بارك الله فيكم، القصد الذي يصلى إلى غير الذي يصلي إلى غير القبلة مع عدم إمكان تحديد القبلة، أما الذي مثلا يعرف القبلة هنا يصلي إلى جهة أخرى هذا صلاته باطلة لأنه لم يصلي إلى القبلة. أما الذي لا يعلم جهة القبلة فهناك نوعان، رجل تحرى ونظر بالأمارات وصلى، ورجل لم يتحرى وصلى، من ثم يعني بعد ذلك تبين له جهة القبلة، فهنا إما أن يكون ذلك في الوقت وإما أن يكون ذلك بعد الوقت. يعني مثلا إنسان ما استطاع يحدد جهة القبلة صلاة الظهر، خرج وقت الظهر، في وقت العصر استطاع أن يحدد وقت جهة القبلة، فماذا عليه؟ هل صلاته تجزئ أم لا؟ فعند الشعبي والحنفية وأهل الكوفة تجزئ الصلاة، وفي غير من لم يتحرى، يعني الذي لم يتحرى لا قد أخطأ عنده. القول الآخر أنه لا تجب الإعادة إذا صلى بتحري، إذا صلى بتحري ما تجب الإعادة وقد خرج الوقت، أما إذا كان في الوقت فيعيد، إذا كان في الوقت فيعيد الصلاة. وهناك من قال لا، حتى لو خرج الوقت ما يعيد، وقال الشافعي تجب الإعادة في الوقت وبعد الوقت، لأنه يرى أن حديث السرية الذي هو حديث عامر يرى أن فيه ضعفا، يرى أن فيه ضعفا. والصحيح بارك الله فيكم أنه يعيد في الوقت، لأن وقت الصلاة لا يزال قائما، لا يزال وقت الصلاة قائما، والأمر في وقت الصلاة، يعني الأمر بالصلاة في وقتها. طيب هل يعيد وجوبا أم احتياطا؟ هناك من قال أهل العلم احتياطا وهناك من قال وجوبا، ولكن يشهد أنه إذا خرج الوقت ما يعيد حديث عامر وحديث معاذ، أما إذا كان في الوقت فيعيد على الأقل احتياط. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا صلى إلى غير القبلة معامدا فهذا إن شاء الله في الوقت يعيد، أما بعد خروج الوقت فلا شيء عليه لحديث عامر وحديث معاذ، والله أعلم. حديث هندت أخت النوينسيك بفوضية دس حديث أكليغن بارك الله فيكم دي هابن أنقفان من دين كابتل يرحمك الله دي بدينغن فوم جبيت دي بدينغن فوراوزيتسون في دس جبيت دس إرستي فا الوضوء وضع الطهارة رينهايت سفايتنس بارك الله فيكم دس فا دس من العورة بدكت دس من العورة بدكت وند هويت مهما فايتا mit dem dritten und zwar mit dem Hadith, wie der Autor hier sozusagen sein Buch aufgebaut hat. Der bringt die Hadithe. Und hier, barakallahu fikum, heute reden wir über Nehmen von Richtung oder Richtung von Qibla nehmen. Das wird, dass man die Richtung von Qibla nimmt, wenn man beten will. حديث 198 عامر بن ربيع رضي الله عليه زاكتم في فان مدم قفيت صلى الله عليه وسلم in einer dunklen Nacht, in einer dunklen Nacht, das heißt, sie könnten, ja, wir waren mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer dunklen Nacht. Und dann könnten wir die Qibla, die Richtung von Qibla nicht bestimmen. Wir haben gebetet. Als später die Sonne aufging, dann haben wir erfahren, dass wir nicht in die Richtung von Qibla gebetet haben. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Welche Richtung ihr nehmt, ist das Gesicht Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihr betet, dann in welcher Richtung ihr betet, dann ist das für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Bedeutung von Ayah, von Surat al-Baqar. Die Ayah 144, denke ich. Das Hadith nochmal. Amr ibn Rabi'a sagte, wir waren mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer dunklen Nacht. Wir könnten die Richtung von Qibla nicht bestimmen. Wir haben gebetet. Dann ist die Sonne aufgegangen. Wir haben gewusst, dass wir in falscher Richtung gebetet haben. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Das Hadith ist bei At-Tirmidhi. Das Hadith ist bei At-Tirmidhi. At-Tirmidhi hat das als schwach eingestuft, aber das Hadith ist insha'Allah Hassan. Das Hadith ist Hassan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Was bedeutet dieses Hadith? Das bedeutet, wenn man nicht weiß genau, welche Richtung ist die Richtung von Qibla, dann sollte man versuchen, das zu bestimmen. Aber wenn man das nicht bestimmen kann, und da hat man gebetet, dann ist das Gebet gültig. Weil es noch ein Hadith gibt, und zwar von Mu'adh, radhiyallahu anhu, das Hadith ist bei At-Tabarani, von Mu'adh, der sagte, wir waren mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an einem Tag, das war wolkig, das bedeutet, bewölkt war der Himmel, und wir könnten die Sonne nicht, oder die Richtung von Qibla nicht bestimmen, das war auf der Reise. Dann haben wir gebetet, später könnten wir die Sonne sehen. Dann haben wir gewusst, dass wir falsche Richtung genommen haben. Wir haben dem Propheten gesagt, O Prophet, wir haben nicht in die richtige Richtung gebetet. Der hat gesagt, قَدْ رُفِعَتْ صَلَاتُكُمْ بِحَقِّهِ إِلَّا اللَّهِ. Das wird euer Gebet ist auferhoben zu Allah subhanahu wa ta'ala mit dem, was ihr gemacht habt. Das bedeutet, wenn ihr richtig gemacht habt, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala von euch angenommen. Und hier, barakallahu fikum, gibt es verschiedene Meinungen oder Aussagen von Gelehrten diesbezüglich. Das heißt, wenn jemand in falsche Richtung, nicht absichtlich, passt auf, absichtlich in falsche Richtung zu beten, das Gebet ist ungültig. Das Gebet ist ungültig, wenn man absichtlich in falsche Richtung betet. Aber wenn man die Richtung nicht bestimmen kann, du bist auf der Reise, du hast zum Beispiel keinen Kompass, du kannst die Richtung nicht bestimmen. Und du betest. Und hier haben wir jetzt zwei Arten. Bei den Gelehrten. Die sagen erstmal, jemand hat gebetet, nachdem man alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, die Qibla zu bestimmen. Erstens. Zweitens, jemand hat gebetet, ohne die Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Qibla zu bestimmen. Drittens, man hat gebetet, im Fall A oder B, im ersten Fall oder im zweiten Fall, aber dann in der Zeit des Gebetes, konnte man sozusagen bestimmen, dass man falsche Richtung genommen hat? Oder nach der Zeit des Gebetes? Da haben wir sozusagen jetzt Möglichkeiten in diesem Zusammenhang. Manche Gelehrten sagen, wenn man die Möglichkeiten ausgeschöpft hat und da hat man gebetet, aber in falscher Richtung, in der Zeit wiederholt man. Wenn die Zeit zu Ende ist, dann braucht man nicht zu wiederholen, Hadith von Mu'adh, Beweis. Erstes. Andere sagen, wenn man die Möglichkeiten nicht ausgeschöpft hat, dann sollte man das Gebet nachholen. Andere sagen, weder noch, du brauchst das Gebet überhaupt nicht nachzuholen, in der Zeit und außerhalb der Zeit. Andere sagen, in der Schäfer'i sagt, ist egal, du musst das Gebet nachholen, wenn du das Gebet sozusagen in falscher Richtung gebetet hast. Unabsichtlich. Unabsichtlich. Die richtige Aussage ist, Wallahu ta'ala ala wa'ala, man sollte das Gebet nachholen, in der Zeit. Aber wenn die Zeit schon vorbei ist, dann braucht man nicht. Dann braucht man das Gebet nicht mehr nachzuholen. Wallahu ta'ala ala wa'ala. وعن أبي هريرة قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقواه البخاري والحديث الصحيح ما بين المشرق والمغرب قبلة روي عن غير واحد من الصحابة ذلك عن عمر علي بن عباس والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين لا عين الكعبة لا عين القبلة في الذي تعذر عليه العين والقول بين المغرب وبين المشرق والمغرب قبل هذا بارك الله فيكم للذين قبلتهم بين المشرق والمغرب وهم الذين في الجنوب وفي الشمال أما الذين في الشرق والغرب فقبلتهم ليست بين المشرق والمغرب قبلتهم بين الشمال والجنوب فإذا هذا من الأحاديث اللي مفهومها عام ولكن تخص تفيد كلا يعني العام المخصوص يسمى العام المخصوص للناس الذين قبلتهم بين المشرق والمغرب فالقبلة بين المشرق والمغرب أما الناس اللي قبلتهم بين الشمال والجنوب فقبلتهم بين الشمال والجنوب يعني أهل السودان قبلتهم ليست بين المشرق والمغرب وأهل العراق قبلتهم ليست بين المشرق والمغرب أما أهل الشام وأهل اليمن فقبلتهم بين المشرق والمغرب أي بين الجهتين فمن هنا بارك الله فيكم أقول الذي يكون في الكعبة يعني الذي يكون في أولا الذي يكون داخل الكعبة يصلي في أي جهة شاء الذي يكون داخل الكعبة يصلي في أي جهة شاء الذي يكون خارج الكعبة خارج البيت فيصلي إلى عين البيت لأنه البيت أمامه الذي يكون خارج سور الكعبة يصلي باتجاه السور يحاول باتجاه الكعبة الذي يكون في مكة في اتجاه الحرم الذي يكون خارج مكة في اتجاه مكة إذن بالنسبة لنا الجهة وليس العين المطلوب والدليل بارك الله فيكم هو هذا الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة بارك الله فيكم حديث وندت نون النونسك أبو هريرة sagte, رضوان الله عليه der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte zwischen Osten und Westen ist Qibla zwischen Osten und Westen ist Qibla Qibla das bedeutet بارك الله فيكم das Haus oder die Richtung Fokus Richtung was wir nehmen wenn wir sozusagen beten dies Hadith ist bei At-Tirmidhi und Bukhari hat das auch sozusagen gestärkt dieses Hadith und viele Sahaba haben sowas erwähnt wie Umar Ali ibn Abbas und ibn Umar und anderen radwanallahu alayhi das Hadith ist Beweis dass man die Richtung nehmen muss und nicht das Haus das schwarze Haus an sich selbst wenn man nicht neben dem schwarzen Haus ist. Das bedeutet, da kannst du nicht genau das schwarze Haus bestimmen. Das heißt, in diesem Zusammenhang zu lernen, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wenn du in Al-Ka'ba bist, im Al-Ka'ba, in dem schwarzen Haus, dann kannst du in jede Richtung beten, kein Problem. Das heißt, man darf im in dem Haus beten. Wenn man außerhalb des Hauses ist, das schwarze Haus, dann muss man die Richtung direkt vom Haus nehmen. Also du kannst nicht zum Beispiel, das schwarze Haus ist hier und du betest in die Richtung. Oder in die Richtung. Das geht nicht. Du nimmst die Richtung direkt von dem Haus. Wenn du außerhalb von Mauern bist, dann nimmst du die Richtung ungefähr, dass du weißt, dass es in der Mitte, dann nimmst du das. Wenn du in Mekka bist, dann nimmst du die Richtung von den Mauern von Al-Haram. Wenn du außerhalb bist, dann nimmst du die Richtung von Mekka. Dann nimmst du die Richtung von Mekka. Dieses Hadith zwischen Osten und Westen ist Qibla. Gilt das für alle? Nein. Das gilt nicht für alle. Das gilt für die Leute, die ihre Qibla zwischen Osten und Westen ist. Wer sind das? Die Leute, die nördlich sind und südlich sind. Aber die Leute, die östlich und westlich sind, dann haben sie etwas anderes. Ihre Qibla ist anders. Zum Beispiel hier in Deutschland, unsere Qibla ist zwischen Osten und Süden. Deshalb für uns gilt, zwischen Süden und Osten ist Qibla. Für die Leute, die in Australien sind, ist zwischen Norden und, sag mal von unten, Westen. Ja, ist es für sie. Und so weiter. Für die Leute vom Irak oder Kuwait zum Beispiel, das ist anders als, oder von Sudan. Ist anders als die Leute von Damaskus und von Jemen. Deshalb sollte man aufpassen. Und solche Hadithe, die sind allgemein ausgesprochen, aber die haben spezielle Bedeutung. Das heißt, der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, zwischen Osten und Westen ist Qibla. Das wird nicht für alle gemeint. Das ist nicht für alle Leute. Weil die Leute, die zum Beispiel in Australien sind, oder die Leute im Irak sind, oder die Leute, die in Sudan sind, das gilt was anderes. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Wichtig ist, dass man die Richtung von Qibla versucht. Wenn man auch das nicht kann, wenn man verhindert ist, die Richtung von Qibla zu bestimmen, dann sollte man Allah fürchten und Richtung nehmen. Wallahu ta'ala. Das wird, die Richtung ist wichtig. Für uns ist die Richtung ist wichtig. وعن عامر بن ربيعة كذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه أي عند البخاري ومسلم وزاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة ولم يكن يصنعه في المكتوبة وبلفظ كان يسبح على الراحلة وكذلك بلفظ آخر عند في مسند الشافعي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل النوافل يومئ برأسه بسجوده وركوعه ولم يكن يصنعه في الفريضة أي في المكتوبة بل إنما كان في المكتوبة ينزل عن الراحلة ويصلي والحديث دليل على صحة النافلة على الراحلة وإن لم يستقبل القبلة وإن لم يستقبل القبلة أي الراكب يجوز له أن يصلي على مركوبه ويترك الدابة تسير به وهو يصلي لا بأس بذلك بالنسبة للواقف واضح بالنسبة للراكب على الدابة في النافل ليس في الفرض إلا إذا تعذر الفرض فيصلي كذلك جالسا لا بأس أو على الدابة مثل الطيارة اليوم ولأبي داود من حديث أنس حديث 201 كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه أي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر كان إذا كان في السفر وكان على الدابة استقبل بالدابة القبلة وثم صلى وترك النافلة تسير به صلوات الله وسلامه عليه. يفهم من هذا وهذا أنه إذا كان الإنسان راكبا وأراد أن يصلي فيستقبل أولا القبلة وثم يكبر ويصلي، فإذا سارت به النافلة إلى جهة أخرى يكمل صلاته ولا شيء عليه. وهذا في النفل لا في الفرض، إلا إذا تعذر، إلا إذا تعذر، كما بارك الله فيكم الذي يكون مثلا في الطائرة ما يستطيع مثلا، ما يسمحوا لك بالصلاة واقفا، ما يسمحون لك بالصلاة واقفا، فتصلي جالسا لا بأس، فتحاول أن تحدد جهة القبلة. فإذا حددتها مثلا الطائرة كانت هكذا وجهة القبلة مثل الطائرة، قلت الله أكبر، بعدين الطائرة مالت، أنت تكمل صلاتك لا بأس، ما في أي شيء. هذا في ماذا؟ في النفل. فإذا تعذر كذلك بالنسبة للفرض فتصلي كذلك الفرض فلا بأس، من باب الضرورة حتى ما يخرج عليك الوقت، يعني مثلا الظهر والعصر سيخرجان إذا كنت في الطائرة، فلا بأس أنك تصلي، فلا بأس أنك تصلي. بارك الله فيكم. حديث 201 نيمن فيه، حديث 200 von Amir ibn Rabi'a überliefert, der sagte, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, er hat auf seinem Reitvieh gebetet, egal welche Richtung das Reitvieh genommen hat. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Und Al-Bukhari sagte, der hat mit seinem Kopf gebetet und er hat das nicht getan in Pflichtgebeten. Der hat das nicht getan in Pflicht gebeten. Hadith Nummer 201 von Abi Dawud überliefert von Anas. Der sagte, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf Reise war und er wollte etwas Zusätzliches beten, er hat mit seinem Kamel Stute die Qibla Richtung genommen. Und dann hat er Allahu Akbar gesagt, dann hat er gebetet, egal welche Richtung sein Reitvieh genommen hat. Das ist auch bei Abu Dawud und das Hassan. Das heißt, von diesen beiden Hadithen, was können wir lernen, Barakallahu Fikum? Und zwar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat manchmal auf seinem Reitvieh, auf sein Kamel gebetet, aber zusätzliche Gebete und nicht Pflichtgebete. Pflichtgebete kann man nicht auf dem Reitvieh beten, außer wenn man keine andere Möglichkeit hat. Aber allgemein, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Reitvieh gehabt oder Kamel und er war drauf. Der hat die Richtung von Qibla genommen, Allahu Akbar, und dann hat er gebetet, in zusätzlichen Gebeten. Das heißt, wenn man auf der Reise ist, wenn man auf Reitkamel ist, das wird Reitkamel, für uns ist heute Auto. Wenn man im Auto ist, wenn man im Bus ist, wenn man im Flugzeug sitzt, und da will man beten, dann besser ist, dass man die Richtung von Qibla nimmt, Allahu Akbar, und dann betet man weiter. Wenn auch Flugzeug oder Auto zum Beispiel rechts und links fährt, ist egal. Hauptsächlich bei dem Anfang, du sagst Allahu Akbar in Richtung Qibla, wenn du die Qibla-Richtung bestimmen kannst, wenn nicht, dann nicht. Das ist in zusätzlichen Gebeten. Aber wie ist das, wenn du im Flugzeug sitzt und du kannst nicht im Stehen beten? Und du musst im Sitzen beten und du hast keine Zeit, auch die Pflichtgebete. Du kannst nicht abwarten, dass du landest, dass du die Pflichtgebete betest. Dann kannst du auch hier aus Notwendigkeit oder wegen der Notwendigkeit im Flugzeug die Pflichtgebete auch im Sitzen beten. Das kann man machen. Barakallahu fik. Nachher. Das heißt, Barakallahu fikum, das ist in Nafil. Was bedeutet Nafil? zusätzliche Gebete. Das heißt, der Prophet Muhammad s.a.w. hat das gemacht und das ist mit Sicherheit erlaubt. Weil manche Leute sagen, nein, wenn du auf deinem Reitvieh bist oder wenn du im Auto sitzt, dann kannst du nicht im Sitzen beten. Subhanallah. Der Prophet hat gebetet, während das Reitvieh sozusagen weitergelaufen ist. Und weil der Prophet das gemacht hat, dann ist das erlaubt. Da kann man nicht sagen, nein. Da kann man nicht sagen, nein. Und das Hadith ist klar in diesem Zusammenhang. Egal welche Richtung das Reitvieh genommen hat. Aber am Anfang, Allahu Akbar, in Richtung vor Qibla, wenn du kannst, wenn du das auch nicht machst, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Barakallahu fikum. Das heißt, aber der hat das nicht gemacht, der Prophet Muhammad s.a.w. in Pflicht gebeten. In Pflicht gebeten sollte man stoppen und dann richtig beten. Aber wenn man entschuldigt ist, wenn man das nicht kann, wie im Flugzeug. Wenn du, es gibt in manchen Fluglinien einen Platz, dass du beten kannst. In anderen, die, es gibt keinen Platz, dass du im Stehen betest, dann kannst du auch im Sitzen beten. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Laut dieser Barakallahu fikum, diese Überlieferungen, was wir von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben. Manche Gelehrten sagen auch, dass man Pflichtgebete beten kann, wie in Al-Hawdaj. Al-Hawdaj, das ist, was die Frauen, das ist so wie ein kleiner Raum auf dem Kamel und die Frauen saßen drinnen. Ich könnte sagen, ja, man könnte das auch so beten. Aber eigentlich, Barakallahu fikum, das ist, wenn man entschuldigt ist. Aber wenn man keine Entschuldigung hat, dann muss man das Pflichtgebet im Stehen beten, genau normal beten. Allahu ta'ala ala wa a'lam. Tayyib. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, al-an tahina, idhan ash-shart al-thalith ma huwa? الشرط الأول الطهارة، الشرط الثاني ستر العورة، الشرط الثالث استقبال القبلة، استقبال القبلة، هذه الشروط للصلاة. الآن الرابع، طهارة المكان، طهارة المكان. الحديث الثاني بعد المئتين، عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. قالوا أنه مرسل، ولكن من أهل العلم من وصله وصححه، وهو في صحيح الترمذي هذا الحديث، وهو في صحيح الترمذي هذا الحديث. الحديث دليل على أن الأرض كلها تصح فيها الصلاة ما عدا المقبرة التي يدفن فيها الموتى فلا تصح فيها الصلاة. والظاهر سواء كان على القبر أو بين القبور، وسواء كان ذلك قبور مؤمنين أو قبور كفار. قال أهل العلم: الصلاة في المقبرة لا تصح ولا تجوز، لأنه هذه كرامة للمؤمن وابتعاد عن الخبث، خبث الكافر. يعني في مقبرة المسلمين المؤمنين تكريما للمؤمن. في غوص geworfen worden sind. Wir sind rausgeworfen worden. Ja, was habe ich erzählt? Auf Arabisch noch? Nur ein paar Sekunden. Okay. Tayyib. إذن بارك الله فيكم. الحديث: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها يجوز فيها الصلاة إلا ما استثنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. كل الأرض مسجد وطهور. طيب ليش هون المقبرة لا؟ لأنه في نهي، لأنه في نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، نهى وقال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا يجوز الصلاة في المقبرة والحمام. أما الحمام لا تصح فيه الصلاة، فقيل للنجاسة، وقيل تكره الصلاة في الحمام لا غير. قال إمام أحمد: ولا تصح فيه الصلاة ولو على سطحه. وذهب الجمهور العلماء إلى أنه الصلاة صحيحة، ولكن مع الكراهة، مع الكراهة. والقول الأظهر مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني لا تجوز الصلاة في المقبرة أو في الحمام، لا يجوز الإنسان أن يصلي في هذين الموضع. الحمام القصد، الحمام ليس الخلاء، إنما الحمام الذي يستحم فيه الناس، حتى ما يجوز يصلي فيه هذا. أما الضرورة فمسألة أخرى، ثم الأسئلة خليها لبعدين. بارك الله فيكم. حديث 202، حديث 202. Bevor wir 202 erklären, wir haben jetzt drei Bedingungen. Erstens Tahara, Reinheit. Zweitens Setr al-Awra, Awra bedecken. Drittens die Richtung von Qibla nehmen. Jetzt die vierte Bedingung für das Gebet. Das ist Barakallahu fikum. Das ist, dass der Platz rein ist. Der Ort, wo du betest, rein sein muss. Abu Sa'id al-Khudri berichtete, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: die ganze Erde ist ein Gebetsplatz, außer, die ganze Erde ist Gebetsplatz, außer Friedhof und Bad. Friedhof und Bad. Das Hadith hat At-Tirmidhi überliefert und das ist sahih. Manche Gelehrten haben gesagt, dies Hadith wäre Mursal. Andere aber haben gesagt, doch, das Hadith ist sahih, wallahu ta'ala ala wa'ala. Es gibt in diesem Hadith einen Beweis, dass man überall beten kann, außer bestimmte Plätze, wie zum Beispiel Friedhof. Friedhof, das sind die Gräber, wo die Gräber sind. Und man darf weder am Grab, hinter dem Grab, neben dem Grab, auf dem Friedhof, man darf nicht beten. Man darf nicht beten, barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang. Warum? Die Gelehrten sagen, bei den Gräbern von Mu'minin, von Gläubigen, das ist sozusagen eine Ehre für sie, dass man nicht sich in ihren Gräbern betet. Und bei Kuffar, da sagt man ja, dass man weit bleibt von ihren, wal'iyadu billah, Hinterlistigkeit und von ihren Böses, was sie gemacht haben, wal'iyadu billah, möge Allah uns bewahren. Natürlich, es gibt in diesem Hadith auch Al-Ardu kulluha masjidun, die ganze Erde ist Gebetsplatz. Die ganze Erde ist Gebetsplatz. Ja, aber, und es gibt noch ein Hadith, der Prophet sagte, die ganze Erde ist für uns ein Gebetsplatz. Die ganze Erde für uns ist Gebetsplatz. Aber wieso? Jetzt kommt das andere Hadith, außer. Und hier, das ist sehr schön, damit die Muslime etwas lernen. Wir haben, und damit man im Islam nicht diese Scheuklappen immer hat. Der Prophet sagt etwas und dann sagt er in einem Hadith etwas anderes. Was machen wir? Da müssen wir kombinieren. Und das ist eine Art Ausnahme. Ausnahme. Das bedeutet, die ganze Erde ist Gebetsplatz, ausgenommen. Erstens, Friedhof. Zweitens, Bad. Was bedeutet hier Bad? Bad bedeutet nicht Toilette. Toilette sowieso darfst du nicht drin beten. Aber das bedeutet Bäder, wo die Leute sich waschen. Und es gibt diese öffentliche Bäder und so weiter. Man darf in diesen nicht beten. Und die Gelehrten haben unterschiedliche Meinungen getroffen oder Aussagen getroffen. Manche sagen, man darf in einem Bad, nicht WC, Bad, ohne WC, man darf dort beten, aber das ist unbeliebt, das zu machen. Andere sagen, das ist Haram, weil der Prophet Muhammad SAW sagte, Gebetsplatz ist überall auf dieser Erde, außer diese beiden Plätze. Und es gibt auch natürlich andere Hadithe diesbezüglich. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Das heißt, barakallahu fikum, man sollte als Muslim oder man darf als Muslim nicht auf dem Friedhof beten, außer natürlich, außer hier, damit man das erklärt, außer in bestimmten Fall, in einem bestimmten Fall, dass man kein Leichnamgebet verrichtet hat und die Person wurde schon bestattet. Da könnte man vor dem Grab Leichnamgebet verrichten. Das hier, ja. Sonst nicht. في حالة واحدة يستطيع تستطيع أن تصلي في المقبرة وهي صلاة الجنازة. صلاة الجنازة إذا لم يصلى على إذا لم يصلى على الميت ودفن بغير صلاة عليه فلا بأس بالصلاة عند القبر. صلاة الجنازة مو صلاة أخرى. الحديث 203 وعن ابن عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه وهو كما قال. فالحديث ضعيف، ولكن ليس كله ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل وكذلك في قارعة الطريق. في هناك هذا ثابت. والمقبرة، ولن لن يصلي أحد في المزبلة، مكان اللي يوضع فيه أوساخ الناس، والمجزرة اللي هو مكان الدم. ولكن الحديث في نفسه ضعيف إلا بعض الكلمات التي فيه. بارك الله فيكم. حديث 203 ابن عمر sagte, der Prophet Muhammad SAW hat verboten zu beten in sieben Stellen oder in sieben Orten: Al-Mazbala, Mülldeponie; Al-Majzara, Schlachthof; Al-Maqbara, Friedhof; Qari'at al-Tariq, die Straße; Ma'atin al-Ibel, die Scheune von Kamelen; und auf dem Haus, auf dem Dach des Haus Allahs. Das bedeutet auf Al-Kaaba. Das Hadith wurde bei Al-Tirmidhi oder von Al-Tirmidhi überliefert, und das ist schwach. Und das ist so. Das ist schwach. Aber ist das Ganze schwach hier? Nein. Weil es gibt in diesem Hadith jemand, das heißt Zaid ibn Jabirah. Zaid ibn Jabirah. Und das ist Metruk, verlassen. Die Leute nehmen seine Hadithe nicht. Aber nicht alles, was in diesem Hadith ist, schwach. Nicht alles, was in diesem Hadith ist, ist schwach. Und zwar, der Prophet hat doch gesagt, die ganze Erde ist Gebetsplatz, außer Al-Maqbara, das stimmt. Hammam, das stimmt, die kommen hier vor. Ma'atin al-Ibl, ja, Das ist in Sahih Abi Dawud. Der Prophet Muhammad hat verboten, dass man in Scheunen oder in Plätzen, in Sitzplätzen von Kamelen betet. Man darf dort nicht beten. Der wurde gefragt, der hat gesagt, weil die von Teufeln sind, von Djinn sind. Aber bei den anderen, jetzt auf dem Haus Allahs, auf dem Dach von Al-Kaaba, ich meine, da kann man auf dem Dach von Kaaba beten, kein Problem. Zweitens, aber hier, dann bleiben noch drei, noch zwei. Al-Mazbala, Mülldeponie und Al-Majzara, Schlachthof. Ich meine, wirst du eigentlich auf Mülldeponie beten wollen? Das ist Müll und so weiter. Da willst du einen Platz beten, wo? Das wird, die Leute werden das nicht machen eigentlich, weil das sauber ist. Aber wir reden, barakallahu fikum, ob das Hadith authentisch ist oder nicht. Das Hadith ist nicht authentisch, außer in Stellen von diesem Hadith. Wallahu ta'ala ala wa alam. Und ihr wisst ja, wenn ein Hadith schwach ist, dann brauchen wir nicht viel drüber zu sprechen. Wallahu ta'ala ala wa alam. وعن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الحديث فيه دليل على النهي عن الصلاة إلى القبر كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على القبر والأصل فيه التحريم وكذلك لا يجلس على القبر لأن الحديث ولا تجلس عليها وحديث آخر لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة القعود على القبر فقط الكراهة كما عند مالك في الموطأ أن علي كان يتوسد القبر ويضطجع عليه وكذلك عن ابن عمر معلقا ولكن بارك الله فيكم الأصل أنه لا يجوز الجلوس على المقابر على القبور ولا يجوز الصلاة إليها والصلاة عليها والصلاة في المقبرة هذا كله لا يجوز فنسأل الله السلام. حديث 204 von أبي مرثد الغنوي. أبي مرثد الغنوي, er sagte, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört. Er sagte, betet nicht zu den Gräbern und sitzt nicht auf den Gräbern. Betet nicht zu den Gräbern und sitzt nicht auf den Gräbern. Das Hadith ist klar in diesem Zusammenhang. Dass man, wenn ein Grab vor dir ist, dann darfst du nicht beten. Und du darfst nicht zu einem Grab beten. Du darfst das nicht. Und du darfst nicht auch auf dem Grab sitzen. Bei manchen Gelehrten, wie Al-Imam Malik, der sagte, es ist unbeliebt, auf dem Grab zu sitzen. Aber nicht haram. Aber richtig ist, Wallahu ta'ala ala alam, dass man nicht auf den Gräbern sitzen darf oder die Gräber betreten darf. Und für uns ist wichtig hier, la tusallu ila al-qubur. Das bedeutet, für uns ist wichtig, betet nicht zu den Gräbern. Das heißt, wir reden über den Ort. Du darfst nicht auf dem Friedhof beten, im Friedhof beten, auf dem Grab beten, zu einem Grab beten. Du darfst das nicht machen, weil der Prophet Muhammad SAW das verboten hat. Und das gehört zum dritten, zu der dritten Bedingung, des Gebetes oder Voraussetzung, dass man, barakallahu fikum, dass man unbedingt einen reinen Platz nehmen muss, wenn man beten will. الشرط الرابع هو أصلا طهارة المكان والثياب والبدن. طهارة المكان والثياب والبدن، المكان هذا انتهينا منه، أما الثياب والبدن كذلك بالنسبة للنعال هذا سنتكلم عليه في المرة القادمة بإذن تعالى، لأنه ما أريد أن أطيل. يكفينا كم حديث أخذنا اليوم؟ 98 إلى 204. 204 سبع من 198 إلى 204، الله يهديكم. صح، أنا قلت من 198 إلى 204 فقلت 98 4. مشكلة كلكم بعرف هاي 198 أورو و 204 أورو، 204 ناقص 204 أورو ناقص 198 أورو كم؟ هاي إيش أسجنوك إن شاء الله هويت. بارك الله فيكم. 1 2 3 4 5 6 7 حديثة زنت جنوك بإذن تعالى فهويت. Sieben Hadithe sind genug für heute. Das nächste Mal machen wir weiter. Bidni ta'ala. Das heißt, am kommenden Dienstag. Wir machen weiter mit den Schuhen. Und dass man im Gebet nicht reden darf. Und dann reden wir über die Bewegung im Gebet und so weiter. طيب. في كان أسئلة هنا. Es gab hier ein paar Fragen. Wenn die Brüder und Schwestern Fragen zum Thema haben, zum Thema, speziell, dann können Sie diese Fragen an die Admin schicken. Zum Thema, nur zum Thema. Was anderes nicht. طيب. تفضل. Sowieso ist das nicht erforderlich. Weder auf der Reise noch nicht auf der Reise. Nawafil, die sind nicht erforderlich. Weder noch. Auch jetzt, die sind nicht erforderlich. Die sind Nawafil. Die sind zusätzlich. Duha. Witr. Natürlich. Das ist falsch, dass du sagst erforderlich. Ist die Nawafil, sind die zusätzlichen Gebete erforderlich? Das ist falsch. Die zusätzlichen Gebete, die sind beliebt. Die sind beliebte Handlungen. Wenn du das machst, dann bekommst du dafür Ajr. Wenn du das nicht machst, dann ist es kein Problem. Aber du meinst jetzt, normalerweise auf Safar macht man keine Nawafil. Die Nawafil sind verschiedene Arten. Was man auf der Reise nicht macht, sind die Rawatib. Rawatib, die sind diese Gebete, die man mit den Lichtgebeten zusammen verrichtet. Aber der Prophet Muhammad SAW hat auf der Reise keine zusätzlichen Gebete gebetet, die Rawatib sind, aber Duha hat er gebetet. Zwei Raka'a vor Frühgebet hat er gebetet. Witr hat er gebetet. Deshalb ist kein Problem. والله تعالى على وعد. نعم. هذا مو بالموضوع. نحن نتكلم في الموضوع في شروط الصلاة. على كل ينبغي أن يقصر في الصلاة. نعم تفضل تفضل. خفت لأنه خارج الموضوع. شروط الصلاة في مكة يعني داخل الحرم بدون اتجاه القبلة. شلون بدون اتجاه؟ أي حرم؟ شو الحرم؟ الكعبة داخل البيت. بأي اتجاه؟ أنت داخل هاي الكعبة وأنت قاعد فيها، شلون تصلي؟ البيت، البيت اللي هو نفسه المكعب الأسود في داخله يصلى. نعم، لأنه بعض الناس يظن أنه لا يصلى في داخله وهذا كلام خطأ. لا نعم، أيوة للبيت. ضعف من ام هاوس، ام شفاتسن هاوس بيتن، يا من ضعف ام شفاتسن هاوس بيتن. والمنشي لو تدينكن ام هاوس ام الكعبة داستو نيش بيتن، دا شتمت نيش. ام الكعبة داستو بيتن ام ديم شفاتسن هاوس ان مت درن. وين دو دراوسن بيست دان نمستو دي ريختونج فون داس هاوس، داس از داس هاوس، هذا الهاوس. جوا هون فيك تصلي، اذا كنت خارجه صلي له، اذا كنت خارج هذا الحرم صلي للحرم، اذا كنت بعيد هذه مكة صلي بهذا الاتجاه. بس je ne sais pas tu parles le français، احكي بالفرنسي ولك الله يهديك. شو عم نحكي؟ هذا البيت وجواته يصلى. بابي نجيم يا ول أجرت ديني والله والله العظيم سي تام بوسيبل سي تام بوسيبل. ايوه ايوه الفرنسيز ريدن ودا انجلش. كيعني داخل الكعبة البيت، البيت هذا الاسود مكعب، فهمت الان؟ باي جهة تصلي معلش انك داخل في مقمن فين من ام هاوس است ام هاوس dann kannst du wählen. Viele Leute denken Al-Kaaba, was ist Al-Kaaba? Al-Kaaba drinne, es gibt Säulen und dann gibt es ein paar Sachen drinne und drinne kann man beten, kein Problem. Da gibt es Tür für Al-Kaaba und da geht man rein in das Haus. Da kann man in jede Richtung, was man will, beten, kein Problem. Aber wenn man außerhalb vom Haus ist, dann in die Richtung des Haus, außerhalb von Haram, die Mauern, diese große Mauern, dann man in diese Richtung. Außerhalb von Mekka, dann in Richtung von Mekka. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Na'am. Bitte? Du fährst mit Auto? Wenn du Pflichtgebet beten willst und du fährst mit Auto, du musst halten, du musst anhalten, runtergehen, Wudu machen oder das wird, wenn du hast Wasser. Auf Autobahn gibt es überall. Und dann musst du im Stehen beten und richtig in Richtung Qibla, wenn du das bestimmen kannst und sowas. Aber angenommen, du bist im Bus und ein Busfahrer fährt. Ja? Dann kannst du im Bus, wenn du zusätzlich gebetet, wie zum Beispiel Witr. Witr, du kannst die Richtung von Qibla ungefähr bestimmen, dann im Sitzen Allahu Akbar und beten im Bus. Kein Problem. Zusätzliche Gebete. Aber Pflichtgebete musst du runter. Aber wenn du im Flugzeug bist, dann geh runter. Wenn du im Flugzeug bist, dann gehst du runter. Da kann man nicht, oder? Da kann man nicht. Deshalb im Flugzeug, wenn die Zeit des Gebetes sozusagen vorbei ist, angenommen, Zuhr-Gebet, Mittag-Gebet ist um 12 und Asr-Gebet 15 Uhr. Verstehst du? Und Maghrib-Gebet ist 17 Uhr. Und du wirst fliegen von 10 Uhr bis 18 Uhr. Das heißt, es gibt zwei Gebete dabei. Du kannst sie nicht beten. Was machst du hier? Du weißt genau, du kannst das nicht beten, weil du vom Flugzeug nicht runtergehen kannst. Wenn du kannst, mach das. Kein Problem. Dann hören wir von dir Nachrichten. Aber wenn du, deshalb kannst du im Flugzeug beten, inshallah. Im Sitzen, auch wenn du weißt. Aber es gibt manche Fluglinien, die haben Moschee extra. Zum Beispiel die saudi-arabische Fluglinie. Das ist super. Die haben eine Moschee hinten. Moschee. Und dort gibt es die Richtung von Qibla. Und du kannst das nehmen und im Stehen beten. Allahumma barak. Du kannst Wudu nehmen. Ganz super. Als ob du. Ja. Hey, Jama'a. Man betet. Wir beten Jama'a. Ja. Ja, tauchen auch auf dem Schiff ist das gleiche. Aber beim Tauchen dann erstmal mach Wudu. Ja. Ha? Na. Der sagt, wenn man auf der Reise ist zum Beispiel und da arbeitet man mit Leuten, die schlimm sind oder die Kuffar sind, die nicht Muslime sind, da kann man ihnen nicht sagen, halt, ich muss nach unten gehen, um zu beten und sowas. Der kümmert sich und vielleicht werde rausgeschmissen von der Arbeit und sowas. Was sollte man machen? Was sollte man machen? Da sollte man ihnen sagen, stopp, halt. Weil, die Frage ist, wenn du auf Toilette gehen willst, was wirst du machen? Du wirst ihnen sagen, halt, ich muss auf Toilette. Was ist dir wichtiger, Toilette oder Gebet? Oder wenn du Hunger hast, Hunger auf der Reise, dann sagst du, halt, wir wollen essen, McDonald's. Ja, Fisch schmeckt gut. Auf jeden Fall, dann sagst du, ihr müsst stoppen. Und das ist die Sache. Aber was ist für ein Gebet? Du musst sagen, stopp, und du gehst beten. إذا كان عم يصلي صلاته صحيحة ما في مثل الهواء والماء طبعا في بعض الناس يرى الصلاة على الصلاة في الطيارة باطلة بل بعض الناس يرى أن الطواف في الطابق الأول في الحرم باطل وهذا كله نتيجة التقليد الأعمى يعني نتيجة التقليد ويقول باب الاجتهاد أغلق ما في اجتهاد خلاص ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقف وتنزل وتصلي إلا إذا كنت تخاف حبيبي إذا كنت تخاف على حياتك ففي على الطرق دائما مكانات تستطيع تصلي فيها أما إذا كان الإنسان ما يستطيع فعلا وكان يخاف وكذا فليصلي جالسا ولكن هذا وين يعني هذا في بعض الأحيان نعم قلنا نحن الأمور على شروط الصلاة وليس على فضل لا بل هي صلاة ولكن لورود الدليل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر كانت هناك امرأة وصلي عليها من دون ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى وهذا ثبت عن غير عن الصحابة كذلك أنه اللي ما صلي عليه صلي على قبره فذلك باعتبار أن الدليل قد ثبت بهذا فيجوز أما لغيره لا يثبت Die Frage ist bezüglich des Gebet auf dem Friedhof Normalerweise der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hat verboten dass man auf dem Friedhof betet aber ich habe gesagt in einer Situation doch man kann beten und das ist wenn Leichnam Gebet nicht durchgeführt worden ist der Prophet stellt eine Frage und sagt ja wieso ist es weil Janaza Gebet Leichnam Gebet nicht wie die anderen Gebete ist nein sondern weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat es gab eine Frau und diese Frau der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die ist gestorben und die Leute haben sie begraben ohne dass er gebetet hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wieso habt ihr mir nicht gesagt? Und dann ist er gegangen und er hat auf dem, sozusagen auf dem Grab gebetet. Und nicht nur der Prophet hat sowas gemacht, sondern auch die Sahaba. Bei jemandem, der kein Leichnam Gebet für ihn verrichtet worden ist, dann kann man vor dem Grab das machen. Allah Ta'ala ala wa alam, wenn man sein Grab kennt. Das ist spezielle Sache, weil wir ein Delil haben dafür. Na. لا الصلاة في المجزرة الأصل لا يوجد فيها تحريم قلنا لك الحديث ضعيف بل المزبلة والمجزرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق ومعاطن الإبل والحمام عفوا ومعاطن الإبل وفوق ظهري بيت الله سبعة الحديث ضعيف ولكن في الحمام وفي المقبرة وبقارعة الطريق وبمعاطن الإبل في أحاديث ثابتة لا ما ثبت إيه ولكن بشرط أنه مثلا ما يكون هناك نجاسة في المكان الذي يريد أن يصلي فيه نعم ليس على نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن الإنسان يجلس على القبر وقل النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه فتحرق جلده خير له من أن يجلس على قبر لأنه فيه امتهان للمقبور نحن القبر لا يعني أنه خلاص هو مقبور خلاص انتهى warum darf man nicht auf den Gräbern sitzen weil der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم das verboten hat und er hat gesagt wenn jemand von euch auf ein glühenden Feuer sitzt und dieses glühende Feuer brennt seine Klamotten dann seine Haut ist besser für ihn, als auf einem Grab zu sitzen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Salli lahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sima kathira. Ich denke, die Brüder und Schwestern, die haben nicht verstanden, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, wer eine Frage zum Thema hat, dann die an die Admin schicken. Und die Admin sollten mir die Fragen schicken, die zum Thema sind. Weil, barakallahu fikum, der Unterricht zu Ende ist. Ihr habt danach Unterricht mit dem Hid. Das heißt, die Fragen, die geblieben sind, dann könnt ihr diese Fragen an Tamhid inshallah stellen. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, keine Fragen mehr. Ihr schickt die Fragen an Tamhid inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und ich werde mich verabschieden für heute. Ihr habt nachher Unterricht mit Tamhid. Wir treffen uns morgen inshallah ab 21.35 Uhr mit dem Koran-Unterricht. Subhanakallah und bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka.